Sonne nicht da, schlief in der Tiefe, in Finsternis und in dem Dunkel, ersehnte die Welt Wärme und Licht, Leben und Glück. Oh, die Welt mit hellem Haar, ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr? Und die Zeit, die verrinnt, bis es wieder beginnt. Oh, die Welt mit hellem Haar, ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Dämmerung begann und sie ging heim, zurück ins Tiefe, einsame Meer, lebt in der Welt von Märchen und Wehen. Hier liebliches Haar mit Perlen verziert. Oh, die Welt mit Perlen im Haar, ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr? Leuchtende Perlen weißen den Weg wie weißes Licht Jahre zuvor. Oh, die Welt mit Perlen im Haar, ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr? Ich weiß, sie kommt zurück und für immer das Glück. Oh, die Welt mit Perlen im Haar, ist sie nur Schein oder ist sie doch wahr? Ich weiß, sie kommt zurück und für immer das Glück.